Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen. Auch ich bin noch nicht ganz wach, aber ich hoffe, dass das Thema heiß genug ist, dass wir dann alle mit einem Schreck wach werden. Ich hatte versprochen, ich wollte ein paar Fakten zur Globalisierung präsentieren. Bitte seht mir nach, dass ich keine Lösungsvorschläge dabei habe. Ich habe nur ein paar gedankliche Ansätze dazu. Und einen, den möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten, den möchte ich voranstellen. Den habe ich neulich in einer Publikation von Günter Dux gefunden. Eine ganz interessante Definition des Begriffs Demokratie. Günter Dux schlägt vor, dass man unter Demokratie diejenige Verfassungsform verstehen soll, die dazu bestimmt ist, zuallererst die gesellschaftlichen Bedingungen einer selbstbestimmten Lebensführung herbeizuführen. Und wenn wir uns das wirklich mal reinziehen, dann ist die einzige Konsequenz, die wir daraus ziehen können, dass es weltweit keine Demokratie gibt. Weil das in keiner Demokratie, vielleicht abgesehen mit ein paar sehr positiven Entwicklungen in Skandinavien, realisiert ist. Das wollte ich mal voranstellen. Dann Fakten zur Globalisierung. Ich hoffe, das kann man noch sehen. Ich habe hier mal eine Liste von 3 Punkten gemacht. Eine Liste der sogenannten globalen Wirtschaftsfreiheiten. Und da ist Punkt 1 der bedingungslose Freihandel. In Klammern ohne Steuerkooperation, ohne Lohnkoordination, ohne Sozialkorridore, verbindliche Arbeits-, Gesundheits- oder Umweltstandards. Das ist die real existierende globale Situation. Zweitens ist ein Element der globalen Wirtschaftsfreiheiten der sogenannte freie Kapitalverkehr, und zwar ohne jede Bedingung. Selbst ohne Bedingungen für Hochrisikoprodukte, in Klammern Derivate, oder Hochrisikoakteure, in Klammern Hedgefonds, wobei das nicht heißt, dass Hedgefonds prinzipiell Hochrisikoakteure sind, sowie in Hochrisikozonen, die sogenannten Steueroasen. Und drittens gehört dazu der globale Eigentumsschutz. Und da ist interessanterweise eine Einigung herbeigeführt worden, die zwar gescheitert ist, aber globaler Eigentumsschutz für Konzerne, für materielles und immaterielles Eigentum inklusive Einklagbarkeit bei globalen Gerichten. Ihr erinnert euch, das ist der Inhalt von ACTA. Oh, ich soll auf die andere Seite gehen, sehr gut. Das ist der Inhalt von ACTA. Das ist mittlerweile gescheitert, aber dort hat offensichtlich eine bestimmte Kraft versucht, ein Gesetzeswerk herbeizuführen, ein Vertragswerk herbeizuführen, was dafür sorgt, dass solche Dinge einklagbar sein sollen. Ich mache mal weiter. Es gibt bis heute als Konsequenz dessen keine globale Fusionskontrolle oder Wettbewerbsbehörde. Es gibt keine Weltfinanzaufsicht. Es gibt keine Kontrolle des internationalen Kapitalverkehrs und es gibt kein globales Gericht, jetzt andersrum, bei dem transnationale Konzerne wegen Verletzung der Menschen- oder Arbeitsrechte, Gefährdung der Gesundheit oder Zerstörung der Umwelt verklagt werden könnten. Interessanterweise gibt es aber schon Versuche, sowas zu machen. Es gibt eine deutsche Journalistin, die hat anlässlich des Pinochet-Regimes in Chile den Daimler-Benz-Konzern verklagt, und zwar vor dem US Supreme Court, weil dort Deportationen und Tötungen und Folterungen von Betriebsratsmitgliedern von Daimler Chile tatsächlich nicht verfolgt worden sind. Und vor dem US Supreme Court konnte oder sollte das deswegen eingeklagt werden, weil zu dem Zeitpunkt Daimler noch mit Chrysler verbandelt war. Also um einen Trick. Das ist eine deutsche Journalistin, die da aktiv ist, die in Buenos Aires lebt. Und es gibt natürlich keine globalen, wie man auch will, ich sag mal so, Steuerpflichten für Globalisierungsgewinner. Und man muss auch dazu sagen, das politische Projekt der Globalisierung wird konsequent seit 30 Jahren verfolgt von den Regierungen der westlichen Industrieländer, also der Europäischen Union und all ihrer Staaten, der USA, Japan, Kanada, Australien und der Schweiz. Das Interessante dabei ist, die sogenannte Five Eyes Alliance, die uns jetzt so Kopfschmerzen macht, also Neuseeland, Australien, Kanada, USA und Großbritannien, ist eine Teilmenge dieser westlichen Industrienationen. Auch das kommt, denke ich, nicht von ungefähr. Machen wir mal weiter. Beziehen wir das Ganze, brechen wir das mal runter, weg von der ganzen Welt auf Europa. Dann ist die Union, ich habe sie mal hier neoliberal bezeichnet, gekennzeichnet durch folgende Eigenschaften. Es gibt Standort- und Steuerwettbewerb. Denkt ja an Irland, die Callcenter und so, diese Sachen. Es gibt wachsende Ungleichheit in Europa, muss man nur nach Spanien gucken, wissen wir alle. Defizitäre Staatshaushalte, Liberalisierung und Privatisierungsdruck nach wie vor und immer wieder der Druck zu sagen, der Staat soll gewisse Aufgaben an die Privatwirtschaft outsourcen. Es gibt eine systemische finanzielle Instabilität, das wissen wir alle. Und es gibt letztlich auch Ressourcenverschwendung und eine Form von ökologischem Imperialismus. Ressourcenverschwendung, dazu nur ein kleines Beispiel. Transportkosten sind generell zu niedrig. Die müssten eigentlich höher sein. Das führt dazu, dass Nordseekrabben zum Poolen nach Marokko gefahren werden und wieder zurück per LKW. Ne? Wir haben eine gewisse Aufrüstung und Kriegsneigung nach außen. Das ist ein bisschen provokativ, aber auch die Europäische Union ist in die Bündnisverpflichtungen eingebunden. Und von daher, ihr wisst das alle, Afghanistan und so weiter. Irak, da war jetzt Deutschland nicht betroffen, aber zumindest Großbritannien und andere Staaten der EU. Und es gibt keine Allgemeingültigkeit der Grundrechte, das muss man auch sagen. Eine sogenannte Vollendung des Binnenmarktes ist das, was angestrebt worden ist, jedoch unter Ausklammerung sozialer Sicherungssysteme und ohne europaweite öffentliche Güter. Die Konvergenzkriterien für die Europäische Union, und das ist dieser schiefstehende Tisch, den wir gestern hatten, nochmal als kleine Zusammenfassung, sind rein fiskalisch. Sie sind weder sozial noch ökologisch oder was auch sonst dafür Kontexte in Betracht gezogen werden sollten. Infolgedessen hat der EU-Finanzbinnenmarkt keine EU-weite Finanzaufsicht. Wir haben ja diesbezüglich auch Vorschläge im Programm gemacht. Es gibt keine Barriere gegen das Crashen von systemrelevanten Banken. Es gibt keine, und das ist sehr wesentlich, das wäre ein erster Schritt, Verhinderung des Schattenbankensektors. Es hat Schattenbanken gegeben, die mit einem Stammkapital von 500 Euro, Milliarden Euro auf dem Finanzmarkt bewegt haben. Das ist kein Scherz. Es gibt keine Trennung von Kredit- und Investmentbanken, da könnte man auch noch überlegen, was da sinnvoll wäre, ich will da nicht ins Detail gehen. Es gibt keine Zulassungsprüfung für Derivate, auch das war gestern Thema. Und es gibt keine, ich sag mal, Einreisebeschränkungen für finanziellen Giftmüll. Und, kann man auch sagen, keine Obergrenzen für Boni und Einkommen. Darunter noch ein Zitat von EU-Kommissar Monti. Ich bin sicher, dass angesichts des neuen Bewusstseins der enormen potenziellen Vorteile, die der Finanzbinnenmarkt bietet, der Umsetzung dieses Aktionsplans, höchste politische Priorität eingeräumt wird. Die höchste Priorität und das neue Bewusstsein Montis und der Kommission galten weder den Menschenrechten noch dem Klimaschutz, sondern den gewinnorientierten Banken und ihren Geschäftsmöglichkeiten, muss man klar sagen. Das habe ich mir nicht alles im Bettchen ausgedacht, auch ich lese. Die Quelle ist ein Buch von Christian Felber, das ist so ein österreichischer Hobbyökonom, der sehr gut recherchiert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite in Sachen gemeinwohlorientierter Wirtschaft unterwegs ist. Ein bisschen Mathe, dann kommen wir nämlich gleich auf den entscheidenden Punkt, auf den ich hinaus wollte, nämlich die Zürcher Arbeit. Die sogenannte Profitrate eines Unternehmens, einer Wirtschaft, wie auch immer, ist definiert als M, das ist die Profitmenge, geteilt durch das zum Erlangen dieser Profitmenge eingesetzte Kapital. Das heißt, dieser Bruch bewegt sich zwischen 0 und 1 und kann in Prozent ausgedrückt werden. Wobei das Kapital hier geteilt ist, in zwei Summanden. C ist das sogenannte Sachkapital. Das sind die Maschinen und die Rohstoffe, die ich einsetze. Und V ist die menschliche Arbeitskraft. Also im Endeffekt sowas wie Lohn- oder Gehaltskosten. Ja? Die Gleichung kann verstanden werden. Ich sag mal, wenn ich als Unternehmer, was weiß ich, Stereoanlagen produziere und ich habe ein Kapital von X eingesetzt und 20 Arbeiter, die mir die Anlagen zusammenschrauben und ich verkaufe die nachher, habe ich einen Erlös erzielt. Und wenn ich das alles teile durcheinander, dann bekomme ich meinen Erlös bzw. meine Profitmenge M oben und kann die teilen durch das eingesetzte Kapital und bekomme sowas wie, sagen wir mal, 15% ist so eine schöne, gewünschte Profitrate, die man haben möchte. Das Problem dabei ist aber, wenn ich die im nächsten Jahr wieder haben will, wandern Teile dieses M, dieser Gewinnmenge, in den Nenner und machen meinen Bruch kleiner und damit die zukünftig zu erwartende Profitrate kleiner. Die Gleichung ist ein Bruch, simpel und sehr, sehr statisch. Man darf die aber so nicht sehen, man muss die in Zeitzyklen betrachten. Das heißt, Bestandteile aus dem M wandern immer in den Nenner und machen meine Profitrate P insgesamt kleiner. Und noch deutlicher wird das, wenn ich mal umforme. Wenn ich nämlich hergehe und die eine Seite durch die menschliche Arbeitskraft teile. Wenn ich ganz rechts diesen Bruch möglichst groß machen will, weil das ist ja P, meine Profitrate, dann muss ich gucken, dass der Nenner im Zähler und dass der Nenner im Nenner klein ist. Und das sind meine Lohnkosten. Und da kommt das natürlich Bestreben, ich sag mal von Kapital quasi als Naturgesetz her, auf die Lohnkosten zu drücken. Denn das C kann ich nicht mehr verändern, das wächst ja, weil Teile aus meinem M in mein Sachkapital reinwandern. Also wenn ich meine Profitrate hochhalten will, muss ich auf die Lohnkosten drücken. Von Schritt zu Schritt zu Schritt. Und das Ganze funktioniert nur unter den Voraussetzungen von Wachstum, kann ich das gleich halten. Das ist aber nicht immer gegeben, wie wir wissen. Weiß jemand, von wem die Gleichung ist? Onkel Karl, ganz genau. Das ist eine der anerkannten mathematischen Beiträge zur allgemeinen Wirtschaftstheorie von ihm. Da ist also nicht Ideologie drin. Das ist eine ganz einfache Zahlenakrobatik, die da drin steckt. Und die Frage ist, wozu sowas geführt hat in der Vergangenheit. dass man nämlich gesagt hat, man koppelt vom Lohnmarkt ab, aber nein, ich mache jetzt erstmal was anderes. Das ist ein Versuch einer Schweizer Arbeitsgruppe, die Einflüsse von Kapital auf Leuten, denen man was zu sagen hat, mal zu verdeutlichen. Wenn ich beispielsweise als Unternehmer X an einem Unternehmen Y die sogenannte Anteilsmajorität von 51% habe, dann kann ich nach einem ganz einfachen Schema sagen, the winner takes it all, ich bestimme als X, was das Unternehmen Y zu tun hat. Oder ich kann gewichten, mit 0,51 habe ich jetzt zu sagen, was das hat. Und die anderen sind die 0,49, die auch einen Anteil an diesem Unternehmen haben. Man kann also einmal das Winner-Takes-It-All-Principle nehmen, das wäre das Schema D. Und man kann das Schema C gewichtet zur Berechnung nehmen. Das macht aber keinen Unterschied. Es führt zu denselben Ergebnissen, wenn man diese weltweit untersuchten Kapitalgruppen mal sich genauer anschaut. Also was rausgekommen ist bei dieser Untersuchung auf einer relativ hohen Datenbasis, dass es etwa 50 weltweit operierende, teilweise miteinander konkurrierende Kapitalgruppen gibt, die sich wechselseitig auch noch besitzen, Stichwort Majorität und so weiter, und die kontrollieren die etwa 47.000 global aktiven Unternehmen. Das ist ein Argument gegen jede Verschwörungstheorie. Es gibt da nicht irgendeinen, der sagt, wo es lang geht, sondern das ist ein strukturelles Problem in diesem Kapitalmarkt. Das muss man, darf man nicht vergessen. Also ich vertrete hier ganz bestimmt keine Verschwörungstheorie. So. Und wenn man sich das mal anguckt, The Network of Global Corporate Control, hier sind mit 1318 dieser Unternehmen von diesen 47.000 und insgesamt 12.191 Links sind da raus, dann kommt sowas raus wie das Internet. Und das verwundert ja auch nicht, weil das Internet der Major Capital Transporter ist, was das System angeht. Da denke ich, sind wir Piraten auch ein bisschen vorne dran, weil wir das Netz halt ein bisschen besser verstehen oder glauben, besser zu verstehen als andere. Hier ist mal der Finanzmarkt aus diesem Riesending raus extrahiert und da sieht man die dicken Pfeile, dieser grüne dicke Pfeil heißt immer, hat Einfluss auf. Und wenn man sich das mal anguckt, dann sehen wir da die Deutsche Bank AG, die hat offensichtlich einen Einfluss auf Barclays, einen Einfluss auf die UBS AG und so weiter. JP Morgan Chase ist da, Goldman Sachs ist drin, auf jeden Fall natürlich. Die Lehman Brothers sind drin, Morgan Stanley, Citigroup, Merrill Lynch und so weiter, Bank of America. Das wäre jetzt quasi ein Extrakt des vorigen Bildes mit Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. So, und wenn man sich jetzt, übrigens, das sind Stefania Vitali, James Glattfelder und Stefano Battiston, drei Volkswirte an der Eidgenössischen Technenhochschule in Zürich, die dieses völlig neue wirtschaftswissenschaftliche und soziologische Arbeitsgebiet Power Cluster Analysis betreiben. Das geht auch nur deshalb, weil es das Internet gibt und weil man an eine entsprechende Datenbasis kommt. So, wenn man sich jetzt mal die Top 50 dieser Einflussgeschichte in der Hierarchie anguckt, das sind jetzt die ersten 25, da stellen wir fest, ganz oben steht die Barclays-Gruppe, Platz 4 AXA, 6 JP Morgan Chase und so weiter. Auf Platz 12 finden wir schon die Deutsche Bank AG. Auf Platz, wo ist das jetzt? 18 ist Goldman Sachs. Und dann kann man sich diese Liste so durchgucken. Viele Namen werdet ihr nicht kennen. Und ich habe mich dann gefragt, was sind das für welche? Wenn man dort steht, NACE Code, das wäre die zweite von diesen kleinen Spalten, dann sind das Codes, die bezeichnen die Branchenzugehörigkeit. Und ihr seht, überall steht entweder eine 65 oder eine 66 oder eine 67 davor, manchmal auch eine 74 wie Platz 8, das ist ein Branchenschlüssel. Gucken wir uns mal Platz 8 an. Die Vanguard Group Incorporated. The Vanguard Group. Ich habe mir gedacht, Vanguard kenne ich. Es gab eine US-amerikanische Rakete, die so geheißen hat. Ist das ein Waffenproduzent? Ich bin in die Wikipedia gegangen, habe nachgeschlagen. Nein, die Vanguard Group ist ein klassischer Kapitalfonds mit Sitz in Pennsylvania, der einen Kapitalstock von 2,2 Billionen US-Dollar hält. Die Vanguard Group hat die Majorität an DuPont Chemical, das ist der größte US-amerikanische Chemiekonzern, und einige andere Sachen. Und dann kann man sich das weiter angucken, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel und so weiter. Und dann findet man ganz unten auf Platz 50 das einzige Unternehmen, wobei das fraglich ist, was produziert. Alle anderen sind Finanzdienstleister. Da produziert nicht einer einen Kugelschreiber, ein Auto oder ein Blatt Toilettenpapier von denen. Sind alles Finanzdienstleister, bis auf Platz 50. Und das ist die China Petrochemical Group. Also der chinesische, wenn man so will, Ölkonzern. Wobei man da auch die Frage stellen kann, was der eigentlich macht, denn wir wissen, dass China weltweit um Rohstoffe buhlt und danach guckt. Also der ist auf Platz 50. Da steht auch beim Branchenbezeichner TNT, das heißt Technology and Transport, wäre da die Branche. Das wäre ein sogenanntes Netzwerk der globalen Kontrolle. Und wir stellen fest, es ist nicht ein einziges produzierendes Unternehmen, bis auf die Nummer 50 unter den Top 50 von diesen 250 Unternehmen. Die platte Frage ist jetzt, wer hat jetzt die Macht? Das kann man ja so einfach nicht sagen. Aber der Münsteraner Soziologe Hans-Jürgen Krysmanski, der ein Schüler von Helmut Czelski ist, dem Begründer der deutschen Soziologie, hat ein interessantes Buch geschrieben, was einen vielleicht abschreckt, weil man das nicht kaufen möchte. Das heißt nämlich 0,1%, Gedankenstrich, das Imperium der Milliardäre. Der Titel hat ein bisschen was reißerisch, damit sich's verkauft, zu tun mit dem, was drinsteht. Aber es ist absolut sauber recherchiert. Und er sagt, auf der Welt haben diejenigen die Macht, über die nichts bekannt ist. Über die keine Soziologie geschrieben wird. Es gibt keine Soziologie der Gemeinschaften der Superreichen. Andalusische Hundepuffbesitzer. Ja? Für jede gesellschaftliche Randgruppe gibt es eine eigene Soziologie, wie die sich verhalten, was die tun, was deren Vorlieben sind und so weiter. Nur über diese Gruppe nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die sehr lange Motorboote mögen. Das ist das Einzige, was wir wissen. Und das hat auch einen Grund, warum es dort keine Soziologie gibt. Weil es nämlich in dieser Gruppe kein Interesse gibt, dass eine Soziologie über sie geschrieben wird. Die wären sehr, sehr gerne im Hintergrund. Und jetzt kommt das Ganze wieder so ein Schwenk, der Paul, Verschwörungstheorie oder so. Aber Leute, da ist was dran und ich kann euch das Buch von Krysmanski nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe es leider nicht mehr auf Folie gekriegt, hier aus einer Veröffentlichung der Gewerkschaft Unia der Schweiz. Mal Verhältnisse. Die weltweite Realwirtschaft hätte demnach ein Volumen von 35,3 Billionen Euro auf der Basis von Zahlen von 2007. Die Kreditderivate haben das 17-fache Volumen der Realwirtschaft von 610,8 Billionen Euro. Und das Weltfinanzvolumen insgesamt hat das 65-fache, nämlich 2307,6 Billionen Euro gegenüber 35 Billionen Euro der Realwirtschaft. Das verstehen wir, wie die Top 50 zustande kommen. Ne? So, jetzt als Abschlussfolie und dann höre ich auch damit auf. Das ist so ein Spruch, ich habe die Quelle nicht gefunden, der wird einem allgemeinen Einstein zugeschrieben und da setze ich eben eine große Hoffnung auf die Piraten, auch wenn wir uns manchmal sehr, sehr blöde benehmen. Also die vielbeschworene Krise unserer Zivilisation, die ja damit auch zusammenhängt, ist Ausdruck eines bestimmten Denkens. Und die Probleme, die diese Krise ausgelöst hat, können nicht mit demselben Denken gelöst werden, sondern nur mit einem neuen Denken. Und die Frage lasse ich jetzt offen. Danke. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.